Die Streamers. Eine Sendung der Mediendesign-Hochschule Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung der Die Streamers. Wir sind ein Radioprojekt der Mediendesign-Hochschule in Düsseldorf. Heute werden wir über die Werkschau erzählen, die am 5. April hier an der Hochschule stattfinden wird, sowie über die Fridays for Future. Ich bin Ann-Kathrin Giesen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eine Sendung der Mediendesign-Hochschule Düsseldorf. Jedes Jahr findet die Werkschau an der Mediendesign-Hochschule statt. Dort werden Bachelor-, Master- und Semesterarbeiten der Studenten vorgestellt. Im Interview erzählen Professor Roman Skarabis und die Studentinnen Ann-Kathrin und Janina weiteres zu der Veranstaltung. Ja, guten Tag zusammen. Ich heiße Roman Skarabis, bin Fachbereichsleiter, Prodekan des Fachbereichs Mediadesign der Mediahochschule in Düsseldorf und leite in diesem Jahr wie auch in den letzten Jahren die Werkschau. Die Werkschau ist eine Absolventenausstellung im eigentlichen Sinne immer gewesen. Print und digital Auszubildenden stellen auch ihre Arbeiten vor in diesem Jahr und das ist auch gleichzeitig neu. Bisher war es eine reine Absolventenausstellung. Diesmal ist eine Werkschau aus allen Bereichen, die wir abdecken und wird dadurch natürlich vom Umfang her größer. Die Anzahl und die Ausformung der einzelnen Arbeiten werden anders aussehen und es wird ein klein wenig bunter werden, sage ich mal, was die einzelnen Formen betrifft. Was genau werden die Bachelorarbeiten sein, die ausgestellt werden? Im Prinzip sind die Bachelorarbeiten immer wieder ein Spiegel des Spektrums, den wir anbieten. Das heißt also von Programmierung, von Applikationen, von Apps eben, von Buchgestaltung, von Fotografie und von anderen Dingen werden wir allen Bereichen gerecht werden und werden auch in allen Bereichen wieder Absolventenarbeiten sehen und die wieder auch auf dem Niveau, wie wir uns das eigentlich jedes Jahr wieder wünschen. Wer darf alles zur Werkschau kommen? Zur Werkschau dürfen natürlich alle kommen, die zwei Beine, zwei Hände, zwei Augen und zwei Ohren haben. Das heißt, die aufnehmen können, die interessiert sind, die Spaß an innovativen und kreativen Arbeiten haben. Es sind viele Arbeiten dabei, die ernsthaft sind, es sind auch freudige Arbeiten dabei. Also wirklich etwas sehr, sehr Unterhaltsames auch, aber auch etwas, wo man lernen kann und in dem man auch sich selber bereichern und auch wirklich staunen kann. Die Werkschau findet in diesem Jahr am 5. April statt. In der Zeit von 16 bis 22 Uhr sind Sie herzlich willkommen und können in dem Zeitraum natürlich alle Arbeiten sehen, die ausgestellt werden und auch mit den Menschen selber sprechen, den Absolventen und da auch einen guten Einblick in die Arbeiten gewinnen. Also die ganze Veranstaltung ist selbstverständlich kostenfrei. Ich glaube, bis auf Getränke wird alles, was Sie sehen, ohne Eintritt frei für Sie genießbar sein. Sie hatten am Anfang angesprochen, dass Sie die Werkschau auch gestalten. Mit wem machen Sie das zusammen? Die Gestaltung der Werkschau ist immer wieder in den letzten Jahren und es wird auch in diesem Jahr sein, wieder ein Projekt, der mit der entsprechenden Klasse, dem entsprechenden Kurs zusammengestaltet wird. In diesem Jahr wird es die MD1017 sein und stellvertretend als Kommunikationspartner treten dort auf Ann-Kathrin und Janina. Dankeschön für das Interview. We've been gone for hours, all we pretended. Coasting in an everlasting day. Living in the hour, could we make it? Gerade hat Professor Roman Skarabis schon Generelles über die Werkschau erzählt. Diese findet am 5. April statt, im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr. Jetzt gerade sitzen Janina und Ann-Kathrin vor mir, die noch weiteres zu den Vorbereitungen erzählen werden. Was ist das diesjährige Motto für die Werkschau? Das Thema ist, die Zukunft wird rosig. Dafür haben sich die Studierenden aus unserem Kurs verschiedene Gedanken gemacht, doch letztendlich haben wir gesehen, dass die meisten in Richtung Technik gingen, weshalb unser Thema ebenfalls technisch wurde. Dazu haben wir die Platinstrukturen als Inspiration genommen und haben daraus auch eine Schrift gebaut. Dadurch wollen wir zeigen, dass unsere Gesellschaft immer vernetzter wird und dies ein Teil der Zukunft sein wird. Wie wurde das Ganze dann erarbeitet? Während des gesamten Prozesses haben wir so gearbeitet, als ob wir in einer Werbeagentur eingestellt sind. Und unser Kurs wurde dementsprechend in 4 Gruppen aufgeteilt. Einmal in Video, Foto, Print und Web. In der Printgruppe zum Beispiel wurden die gesamten Printmedien gestaltet und druckfähig gemacht. Das Plakat hängt einmal in der MDH selber aus, in unserer Hochschule, und einmal im Straßenverkehr in Düsseldorf. Und was fandet ihr gut an der Gruppenarbeit? Ich fand es gut, dass unser Kurs in Gruppen aufgeteilt wurde. So konnte jeder an seiner Stärke arbeiten und es hat einem noch mehr Spaß gemacht als normalerweise. Außerdem konnten wir auch erste Erfahrungen sammeln und nachvollziehen, wie es so ist, auch später mal in einer Werbeagentur zu arbeiten, die Höhen und die Tiefen, die Vor- und die Nachteile und wie es einfach letztendlich war, in einer so großen Gruppe ein Projekt zu erschaffen. Hört sich super an, dann Dankeschön für das Interview und wir sehen uns auf der Werkschau. Let me feel who I am, to lose the fear of losing my head. Need to know about myself. I'm someone I can't describe yet. I can see what I want, what I need to change to come along. And I know what you long for in your life, so let us dive. Eine Sendung der Mediadesign Hochschule Düsseldorf. Ihr hört gerade eine Sendung der D-Streamers der Mediadesign Hochschule Düsseldorf. Am 6. April läuft da der Tag der offenen Tür ab 10 Uhr morgens. Das ist eine Veranstaltung, wo die einzelnen Fachbereiche sich vorstellen werden. Die Mediadesign Hochschule ist auf der Werdener Straße 4 gegenüber vom Landgericht. Weitere Infos dazu findet ihr auch auf der Website www.mediadesign.de. Looking for your guidance in this dark place. God knows what I'm doing here. Searching for the answers of my past. I know is wrong. And you were there to make sure I'm not lost. Standing in the corner with your fingers crossed. Knowing if I'm gone, knowing if I'm lost. She'll find me like the first time. And you were there to make sure I'm not lost. I stood there with my bleeding soul, crying for help when no one could hear. And you were there to make sure I'm not lost. Standing in the corner with your fingers crossed. Knowing if I'm gone, knowing if I'm lost. She found me like the first time. I'm not lost. Standing in the corner with your fingers crossed. Knowing if I'm gone, she'll find me like the first time. And you were there to make sure I'm not lost. Standing in the corner with your fingers crossed. Knowing if I'm gone, knowing if I'm lost. She'll find me like the first time. She'll find me like the first time. Like the first time. I'm falling out. Die D-Streamers, eine Sendung der Media Design Hochschule Düsseldorf. Vorhin habt ihr schon Generelles über die Werkschau gehört. Nun haben die Studentinnen Sarah Büster und Laura Niggemann auch noch ihre Professorin Nicole Süß interviewt. Sie wird noch genauer auf den Fachbereich Modedesign eingehen, der hier an der Media Design Hochschule unterrichtet wird. Dieser ist besonders praktisch gehalten. In Werkstätten wird alles gemacht, um so die visuelle Darstellung und Umsetzung der Mode zu ermöglichen. Dennoch wird auch die Recherche und Theorie nicht vernachlässigt. Aber dazu wird sie euch noch genaueres erzählen. Was ist eigentlich die Werkschau? Was kann man sich darunter vorstellen? Die Werkschau findet einmal im Jahr an der MDH statt. Es werden alle Abschlussarbeiten aller Studiengänge an der MDH ausgestellt, gezeigt, präsentiert. Es werden sowohl Bachelor- als auch Master-Abschlussarbeiten gezeigt. Wann findet das dieses Jahr genau statt? Die Werkschau dieses Jahr findet am 5. April statt, von 16 bis 22 Uhr an der MDH. Wer macht da jetzt genau alles mit? Also sind es alle Semester? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht zuerst zu den Studiengängen. Also es stellen alle Studiengänge aus, die Absolventen von den Medien- und Kommunikationsmanagement-Studiengang, von Modemanagement, Media Design, Game Design, Digital Film Design und Modedesign. Speziell haben wir uns dieses Jahr überlegt, dass wir nicht nur die Abschlussarbeiten zeigen, was wir bislang in Werkschauen gemacht haben, sondern dass wir eben auch andere Arbeiten aus anderen Semestern, die dieses Jahr entstanden sind oder im letzten Semester entstanden sind, auch ausstellen werden. Zum Bereich Modedesign, was genau stellt der Bereich Modedesign aus? Natürlich werden auch da unsere Absolventen ihre Abschlusskollektionen zeigen. Das heißt, Modedesigner schließen ihr Studium mit einer Bachelorarbeit ab, die eben aus einer Kollektion besteht, die aus einem Booklet besteht, also einer visuellen Dokumentation und einer wissenschaftlichen Arbeit. Es werden aber neben der Abschlussarbeit Bachelorarbeiten auch Arbeiten aus dem dritten und aus dem ersten Semester gezeigt. Wie gesagt, das ist erstmals so, dass wir das Forum geöffnet haben, dass auch Besucher, Interessenten auch nicht nur einen Blick auf den Abschluss bekommen, sondern auch die Zwischenschritte oder die ersten Schritte im Studium. Zum Beispiel zeigt das erste Semester Modedesign die Kleider, die sie im Laufe des Semesters gefertigt haben. Das dritte Semester aus dem Modul Entwurfsprojekte, die ersten Outfits, die entstanden sind. Man kann also viel sehen und vor allem ist die Vielfalt gegeben. Gerade haben wir schon den ersten Teil des Interviews von Sarah Büster und Laura Niggemann mit Professorin Nicole Süß gehört. Nun wird sie noch weiter auf den Fachbereich Modedesign eingehen, der hier an der Mediadesign Hochschule unterrichtet wird. Dieser wird seit 2010 angeboten und dabei geht es darum, eben Mode auch visuell genau darzustellen. Dennoch wird auch die Theorie nicht vernachlässigt. Was ist im Bereich Modedesign so besonders? Ich glaube, das Besondere ist natürlich unser großer Part an der praktischen Arbeit. Also wenn Sie mal bei uns in den Studiengang kommen, wir haben Werkstätten, wir haben Schneideräume, wo die Sachen entstehen. Wir sind auf die Werkstätten angewiesen, um eben unsere Kollektion, die Semesterkollektion und die Abschlusskollektion bearbeiten zu können. Es ist also auch ein sehr praktisch veranlagter Studiengang. Es ist ein sehr praxisorientierter Studiengang, der sich eben mit der visuellen Darstellung von Mode, aber auch eben mit der wirklichen Umsetzung der Mode auseinandersetzt, dabei aber auch nicht die Recherche und den Theorieanteil vernachlässigt. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Auch Leute, die weniger von Mode verstehen, können dann bestimmt mal vorbeischauen. Wie ist das? Kann jeder Interessierte vorbeischauen oder braucht man eine besondere Einladung? Nein, jeder Interessierte kann vorbeischauen und die Werkschau ist eine offene Veranstaltung. Von unserer Seite aus werden natürlich Firmenvertreter eingeladen. Es werden Freunde, Alumni, Eltern, Lehrern und Studieninteressenten eingeladen. Aber wer vorbeikommen möchte, ist herzlich eingeladen, sich einen ersten Einblick in die Arbeiten, die Vielzahl an Arbeiten, die an der MDH im letzten Semester entstanden sind, eben anzuschauen. Und seit wann gibt es Modedesign an der MDH? Wir sind tatsächlich seit 2011 mit Modedesign am Start und sind, ich würde sagen, ein Mittelalterstudiengang. Es gibt auch noch jüngere, zum Beispiel ist Digital Film Design erst vor 2 Jahren dazugekommen hier in Düsseldorf. Aber wir haben jetzt einige Durchgänge, einige Absolventen, die wir auch schon verabschiedet haben, mit denen wir Werkschauen gemacht haben, tatsächlich begleiten können. Kann man auf der Homepage noch zusätzliche Informationen finden? Ja, sicher. Auf der Homepage der MDH, mediadesign.de, können Sie natürlich weitere Informationen finden zur Werkschau und auch zu dem Tag der offenen Tür, der am 6.4., also am Samstag stattfinden wird, der sich auch etwas anders gestaltet. Der Fokus steht jetzt nicht nur auf den Arbeiten, sondern natürlich auch viel an Informationsmaterial, Rundgängen durch die Hochschule. Also wer Interesse hat, sich das genauer anzuschauen, ist herzlich eingeladen, am Samstag, den 6.4. an der MDH am Tag der offenen Tür vorbeizuschauen. Das hört sich auf jeden Fall gut an und somit bedanken wir uns für das Interview. Sehr gerne. Der beschloss nicht mehr zu leuchten. Wir hatten nicht sehr lange Zeit. Unsere Bedeutung war winzig. Maßlose Selbstüberschätzung. Das Übermorgen von vorgestern. Sogar unsere Science Fiction war vintage. In einer schlingernden Seifenkiste. Orientierungslos, die Bremsen kaputt. Gelacht über sehr dumme Witze. Doch das Universum lacht über uns. In der Zukunft gibt es goldene, rote und blaue Planeten. Bunte Kreaturen, die auf ihnen leben. Violette, graue, orangene Menschen. Aber keine Präsidenten. Teleporter und Zeitreisen. Zum Skifahren in die Eiszeit. Wir verbrennen das Geld in Kohlekraftwerken. Jeder ist hier gleich reich, denn die Sterne gehören allen. Es gibt keine Arbeit, aber immer was zu tun. Keine Religion, keine Pässe, jeder geht, wohin er will. Wann kommst du? Wir leben in der Zukunft. Lichtjahre hinter der Milchstraße, wenn ihr wollt, dann ruft uns. Und wir kommen in UFOs. Wir leben in der Zukunft. Lichtjahre hinter der Milchstraße, wenn ihr wollt, dann ruft uns. Und wir kommen in UFOs. Glaubst doch nicht ernsthaft, dass früher was besser war. Heute ist nicht geil, aber früher war heftiger. Leute waren ärmer und kränker und dümmer und hässlicher. Heute sind wir klüger und sexier. Oh yeah! Ich glaub an die Utopie, auch wenn sie niemals passiert. Lieber als an eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat und die nie wieder so wird. Immer! Dann, wenn man denkt, dass man's gerade verstanden hat, kommt irgendeiner, der alles ganz anders macht. Reiß dir das Pflaster ab, wenn's angefangen hat, fragt man sich immer, wovor hab ich Angst gehabt? Schau, wir leben in der Zukunft, in den Träumen und Visionen unserer Vorfahren, sind die neueste Version am Steuer des Raumschiffs, dort, wo noch niemand zuvor war. Wir leben in der Zukunft, Lichtjahre hinter der Milchstraße, und wenn ihr wollt, dann ruft uns, und wir kommen in UFOs. Wir leben in der Zukunft, Lichtjahre hinter der Milchstraße, und wenn ihr wollt, dann ruft uns, und wir kommen in UFOs. Folgt ihr uns eigentlich schon auf Facebook? Dort heißen wir die Streamers und posten unsere Beiträge in voller Länge, die Playlists, Ankündigungen und Infos zu weiteren Sendungen. Schaut doch einfach mal vorbei. To make a stand. We're all in the fight. Am letzten Freitag haben bundesweit in über 200 Städten über 300.000 Schüler gestreikt, weltweit sogar noch mehr. Fridays for Future ist eine riesengroße weltweite Bewegung. Rekia Behle war schon im Februar bereits einmal für uns auf so einer Demonstration und hat dort Aufnahmen gemacht. Ihr habt ein Recht, die Erde zu zerstören. Ihr habt ein Recht, die Erde zu zerstören. Ihr habt ein Recht, die Erde zu zerstören. Ihr habt ein Recht, die Erde zu zerstören. Ihr habt ein Recht. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. We have come here to let you know that change is coming. Du bist niemals zu klein, um Veränderung zu bewirken. Veränderung wird kommen, egal ob es euch gefällt oder nicht. Große Worte der 15-jährigen Schwedin Greta Thunberg vor der UN-Klimakonferenz in Katowice im Dezember letzten Jahres. Anstatt in die Schule zu gehen, demonstriert Greta seit August jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm und fordert eine bessere Klimapolitik. Mit ihrem medienwirksamen Engagement für die Umwelt schaffte sie es nicht nur bis zum Klimagipfel. Mit ihren Protesten inspirierte sie Schüler auf der ganzen Welt. Sydney, Tokio, Beirut, Buenos Aires – nur einige der zahlreichen Städte, in denen Schüler unter dem Motto Fridays for Future auf die Straße gehen. Auch hier in Deutschland kann man Demonstranten antreffen. Ich war bei der Demo in Düsseldorf am 15. Februar dabei. Um 11 Uhr soll es vor dem Rathaus losgehen. Das Wetter ist gut und es finden sich nach und nach immer mehr Teilnehmer ein. Die meisten davon sind augenscheinlich Schüler. Schüler, die eigentlich gerade die Schulbank drücken müssten. Der ein oder andere Schulleiter sei von der Aktion nicht begeistert, wird mir berichtet. Andere erzählen von der Unterstützung ihrer Eltern und von Lehrern, die gerne mal beide Augen zudrücken. Schon im Vorfeld hatte sich Ministerpräsident Armin Laschet kritisch über die Freitagsdemos geäußert. Eine Demonstration in der Freizeit empfände er als größeres Opfer der Schüler für die Umwelt und somit glaubwürdiger. Vereinzelt sind auch Familien mit kleinen Kindern zur Demo gekommen. Ein Teilnehmer, der die Schulzeit schon länger hinter sich hat, erklärt mir, warum er sich den Schülern anschließt. Sowas gab's, als ich Schüler war, noch nicht. Ich kann es jetzt nachholen. Ne? Und wenn bei meinen Schülern, meinen Kindern leider nicht gestreikt wird, dann streike ich eben. Aber es geht ja nicht um mich, es geht hier um uns und so ganz viele hoffentlich anstecken, dass sie nachdenken, egal was sie tun, Hauptsache sie tun was. Weil wenn Herr Laschet sagt, das findet er nicht gut, dann redet er, aber er tut nichts. Das ist mir zu wenig. Um kurz nach 11 greift einer der Organisatoren, sein Name ist Lukas, zum Mikrofon, um die Menge in Stimmung zu bringen. Abgelesen wird die Ansprache vom Handy. Anfangs noch etwas holprig, aber begleitet von großem Jubel werden die ersten Gedichte vorgetragen. Dann geht es los. Der Menschenzug setzt sich in Bewegung. Vorneweg die Polizei, dahinter die Organisatoren samt mobiler Soundanlage, schließlich die Jugendlichen und alle anderen, die sich mit ihnen solidarisiert haben. Über die Königsallee soll es in Richtung Landtag gehen. Plakate werden in die Höhe gereckt und die ersten Sprechchöre angestimmt. Ich lese Sprüche wie There is no planet B, Make the world breathe again oder auch Das Klima wartet auch nicht bis 2038. Vorbei geht es am Rheinufer und dann in die Altstadt. Manch ein Passant bleibt stehen und staunt nicht schlecht, als die laute Menge von Schülern vorbeikommt. Müssten die nicht eigentlich in der Schule sitzen? Und wo sind die Lehrer? Unter den Beobachtern finden sich aber auch Unterstützer. Da gibt es den Handwerker, der auf der Leiter steht und laut Beifall klatscht. Oder den Lieferando-Zusteller auf dem Fahrrad, der sich der Demo in seiner Pause anschließt. Ist das die Aufmerksamkeit, die sich die Schüler erhoffen? Bald kommen Sportwagen und Menschen in schicken Anzügen, damit Einkaufstaschen von Prada und Co. in der einen Hand in Sicht. In der anderen Hand das Smartphone, um einen Schnappschuss von der Menge zu ergattern, die da lärmend vorbeizieht. Auf der einen Seite der Straße die Demonstranten, auf der anderen der Verkehr, der unbehelligt weiterläuft. Die Demonstranten werden nicht müßig, ihre Forderungen immer wieder herauszuschreien. Sie wollen gehört werden. Und als die Demo schließlich vor dem Landtag hinter dem Bannkreis ihr Ende findet, richten sie ihre Gedichte, Reden und Lieder an die Großen, die da im Gebäude sitzen. Die Organisatoren hat mittlerweile die Meldung erreicht, dass Schulministerin Yvonne Gebauer nun härter gegen das dauerhafte Fehlbleiben vom Unterricht vorgehen will. Auch darauf hat die Menge eine Antwort parat. Für sie steht fest, sie schwänzen nicht, sondern streiken für ihre Zukunft. Die jungen Demonstranten haben aber nicht nur Plakate und Sprechchöre mitgebracht, sondern auch hohe Ansprüche an die Politik. Sie wollen nicht nur wahr, sondern auch ernst genommen werden. Immerhin geht es um ihre Zukunft. Naja, ganz konkrete Forderungen wären natürlich der Kohleausstieg 2030 und nicht 38, wie die Kohlekommission es beschlossen hat. Aber man muss sagen, unsere Forderungen gehen da eigentlich viel weiter. Wir hören im Hintergrund, es geht um die Kohlekonzerne, die massenhaft Geld von der Regierung bekommen, unter anderem, um weiter die Umwelt zu zerstören. Und das kann halt nicht weitergehen. Also ernst genommen fühlen wir uns noch nicht so wirklich. Wir müssen dafür aber auch noch viel mehr werden, das ist klar. Wahrgenommen sind wir auf jeden Fall, werden wir. Wir fordern, dass die Politik endlich handelt. Wir fordern, Klimanotstand auszurufen, weil wir werden in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren werden wir uns nicht aus dieser Sache hinaus manövrieren können, indem wir sagen, ja, wir haben was gemacht, sondern wir müssen alles tun, was wir können. Es sind bereits von den Oppositionspolitikerinnen und Politikern welche hier gewesen. Allerdings würden wir gerne auch den Dialog mit dem Land suchen. Inwiefern die Politik ihnen entgegenkommen und ihre Forderungen aufnehmen wird, inwiefern die jungen Klimaschützer wirklich etwas ändern können, kann nur die Zukunft zeigen. Für die Demonstranten steht fest, sie werden nächsten Freitag wiederkommen. Wenn erst was verliert, ehe man sich erholt, bleibt keine Zeit auszuruhen. Denn ehe sich was tut, muss man selber was tun. Ehe sich was tut, man selber was tun. Ehe sich was tut, muss man selber was tun. Herzlich willkommen hier. Don't you know, we're talking about a revolution. Sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Die Streamers. Eine Sendung der Mediendesign Hochschule Düsseldorf. In 2016 ist die junge Efi Whittaker mit einem Gehirntumor diagnostiziert worden, wodurch sie nun körperlich eingeschränkt ist. Der Tumor führte dazu, dass sie einen Herzinfarkt hatte, mit den Folgen, dass sie nun Probleme hat, die linke Seite ihres Körpers zu benutzen, sie Sprachprobleme hat und ihr linkes Auge erblindet ist. Über die letzten Jahre hinweg hat Efi viele verschiedene Therapien bekommen, von Chemotherapie über Operationen, um den Tumor abzutöten. Die Therapien haben zwar bei der Verzögerung des Tumors geholfen, aber geheilt ist sie nicht. Deshalb möchte Efi nun eine Immuntherapie anfangen, welche hier in Deutschland angeboten wird. Immuntherapie ist eine neue Form der Krebstherapie, welche dem Immunsystem hilft, die Krebszellen zu erkennen und zu attackieren. Wir versuchen, 75.000 Pounds zu sammeln, sodass Efi die Immuntherapie bekommen kann. Jeder Beitrag, egal wie klein oder groß, ist dabei so bedeutend. Falls du nicht spenden kannst, wäre es trotzdem super, wenn du ihre Geschichte weiter verbreiten könntest. Der Song Together We Stand von Sherry Gears wurde geschrieben, um bei der Spendenaktion und der Verbreitung ihrer Geschichte zu helfen. Sie ist nicht alleine und wir werden zusammen kämpfen, bis es ihr besser geht und sie wieder singen kann. Together We Stand ist verfügbar auf iTunes, Deezer, Google Play und Amazon. Weitere Informationen, wie du Efi helfen kannst, findest du auf unserer Facebook-Seite Die Streamers. When I look at you, I see strength. An angel of courage. Knowing you, I feel blessed. Life is a journey, the road is long. You're not driving this alone. We are your army and we are one. A story so unthinkable. Pages turning, lines are blurring. No answers and no magic spell. But we have a promise. We're gonna be with you every step of the way. Dream of the past once unknown. Without any warning, the future took hold. It shook up your world, reframed your sight. But you fought it with all of your might. You won't go through this alone. We are your army and we are one. A story so unthinkable. Pages turning, lines are blurring. We're gonna be with you every step of the way. We're in this together. I know you would do the same. Let us share your laughter, your tears and your pain. We're in this together. A part of the chain. And we ain't going anywhere. Fighting with lies, we rise, fighting fires, where those who stand. Streamers. Eine Sendung der Mediendesign-Hochschule Düsseldorf. Und das war's auch schon wieder für heute mit den Destreamers. Ich hoffe, ich werde euch zahlreich bei der Werkschau und am Tag der offenen Tür sehen. Ich bin Ann-Kathrin Giesen und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Sendung. T'en es convaincu, tu es complètement foutu. Quand ça va, tu es si grand. Dans ta tête, t'es qu'un enfant. T'es plus toi-même, c'est frappant. T'es plus toi-même, t'es flippant. Quand ça va, tu es si grand. Dans ta dans le vide, tu ris. Canon sur la tempe, tu vis. Ta vie, elle défile chaque fois que tu fais une tentative. Tu veux t'en sortir pour vivre. Quand je te vois.